Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Donnerstagmorgen heißt, neue Filme kommen ins Kino und zwei davon stellen wir Ihnen vor. Ich sage immer hier wichtig touristisch, eigentlich mache ich das nicht, sondern unsere Kritikerin Anke Liebig, sie lacht immerhin darüber. Schönen guten Morgen erstmal. Ja, es wäre ja schön, wenn wir mal zusammen auf eine Pressevorführung gehen könnten. Dann könnten wir den Film wirklich zusammen vorstellen. Dann könnten wir ja so Spielchen spielen wie das, sehe ich aber nun ganz anders. Das können wir bedingt so ein bisschen, weil ich habe zwar den Film Die Bulli-Parade noch nicht gesehen, aber ich war damals und das, oh Gott, ich hätte das nicht gedacht, dass das so lange her ist, dass das im Fernsehen lief, damals ein Fan der Fernsehsendung. Und die Bulli-Parade von Michael Bulli-Herwig. Neue Folgen gibt es seit 15 Jahren nicht mehr bei ProSieben, aber damals als Fernsehsendung, Frau Lewicke, war das natürlich, das waren Einzelsketche, sich wiederholende Reihen, zwischendurch natürlich auch Werbung. Jetzt ist die Bulli-Parade ein Kinofilm. Ich meine, wie hat Herwig das gemacht? Ist das jetzt plötzlich eine durchgehende Handlung? Nee, das ist keine durchgehende Handlung. Es gibt so eine lose Rahmenhandlung, die eigentlich ganz schön ist. Und dann gibt es 5 Episoden mit den alten Bekannten. Und natürlich gibt es zu Beginn schon so eine Wiedersehens Freunde, wenn dann auf einmal der Indianerhäuptling wieder bayerisch spricht und sich gnadenlos verliebt und Old Shatterhand will ihn davon abhalten. Natürlich freut man sich auch immer wieder über Mr. Spuck, der mit so einem kleinen gespreizten Finger redet. Und eigentlich habe ich Sissi auch immer ins Herz geschlossen. Die spielt Michael Bulli-Herbig ja auch eigentlich mit so einer Liebe. Und ich muss ja überhaupt sagen, um Figuren, die wir ja alle kennen, mit denen wir groß geworden sind, um die so vorzuführen, da muss man die auch lieb haben und die muss man gut kennen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen doch auch so eine Resterampe, dass denen nichts Neues mehr eingefallen ist. Und mit seinen Filmen wie Der Schuh des Manitou hat er es ja immerhin geschafft, so eine ganze Spielfilmlänge um diese Figuren herumzustricken. Jetzt geht er so, ja, das altbewährte Prinzip holt er jetzt auf die Leinwand und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, ja, Selbstausbeutung und man sieht eigentlich, wie diese Bulli-Parade sich selbst auch abwickelt. Und ein bisschen ist es doch so, mir ging das so, weil natürlich nicht zufällig, weil dieser neue Film ins Kino kommt, lief vor 2, 3 Tagen im Fernsehen einer der alten. Und da ging es mir auch so, dass ich das, genau wie Sie es beschrieben haben, nett fand, aber nicht mehr so stark drüber lachen konnte wie früher. Das heißt, auch der neue Film jetzt, der ist, sagen wir mal, amüsant, aber man kriegt jetzt keine Atemnot, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich muss sagen, prinzipiell ist mir diese Art von Humor, wenn man überhaupt von Humor sprechen kann, schon sehr sympathisch. Ich meine, die wollen nichts anderes als Klamauk machen. Man könnte statt Komödie auch Klamauk-Film sagen. Und sie wollen gar nicht gesellschaftskritisch sein, dafür sind sie aber auch nicht schadenfroh. Das ist mir alles so sympathisch. Mir kommt das immer so vor wie Michael Bulli-Herbig, ja, und seine Freunde, wir spielen jetzt mal ein bisschen Indianer, wir spielen jetzt mal ein bisschen Raumschiff Enterprise. So von der Haltung ist das alles ganz schön, aber es müsste vielleicht modernisiert werden und vielleicht hätten sie auch mal ganz andere Figuren sich nochmal neu ausdenken sollen oder sonst was. Also irgendwas fehlt und deshalb habe ich so ein bisschen, ja, man geht so ein bisschen fahl raus und denkt, ach, nur um Geld zu verdienen, hättet ihr euch doch auch ein bisschen mehr einfallen lassen können. Soweit also die Bulli-Parade als Kinofilm. Absicht und Ergebnis des zweiten Films, über den wir reden wollen, das ist eine etwas kompliziertere Geschichte, glaube ich. Er heißt The Promise, spielt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs in der Türkei. Und wir werden jetzt einen Ausschnitt hören, wo ich dann gleich mal gespannt bin, ob das wirklich so ganz typisch ist für diesen Film. Aber hören wir uns erstmal eine relativ dramatische Szene daraus an. Was macht Associated Press hier, Mr. Myers? Berichten über den Krieg. Hier gibt es keinen Krieg. Wir evakuieren lediglich die Zivilbevölkerung in sichere Gebiete. Damit ist das klar, Frau Lewicke, was man bei der Zeit und dem Ort ahnt. Das Ganze hat zu tun mit dem Genozid an den Armeniern. Aber es ist im Kern, also habe ich das verstanden, von der Handlung her auch und nicht zuletzt eine Liebesgeschichte, ne? Ja, der Film ist schon ganz merkwürdig. Also zu Beginn gibt es so Schrifttafeln, so faktische, die eben nochmal erklären, was da passiert ist. Und dann sieht man aber auf einmal so eine atemberaubende Kulisse und dann gibt es diese klassische Kinomusik, das passt schon alles nicht. Dann landen wir in einem kleinen Dorf, da leben Türken und Armenier, Christen und Moslems noch friedlich miteinander. Das sieht so ganz folkloristisch aus. Und wir sehen dann, lernen dann Michael kennen, das ist der Dorfapotheker, der aber gerne noch Mediziner werden möchte. Der geht dann nach Konstantinopel und diese Stadt sieht auch aus wie ein Bilderbuch. Und dann wird auch noch barfuß am Bosporus getanzt. Und da lernt er eben Anna kennen, sie hat auch armenische Wurzeln. Und sie ist aber auch eben zusammen mit diesem Journalisten, der eben über diesen Krieg recherchiert. Und so ganz geht das alles nicht zusammen. Dann geht der Krieg los, die drei verlieren sich aus den Augen, kommen wieder zusammen, verlieren sich wieder aus den Augen. Und diese dramatische Dreiecksgeschichte, zu erzählen vor diesem Hintergrund, der dann doch nur Kulisse bleibt. Also das ist so eine Art von Kino, wie sie mir eigentlich nicht behagt. Das heißt, man, an sich ist das ja keine ungewöhnliche Idee, eine wahre Geschichte, die dramatisch ist, zu erzählen und das Ganze irgendwie in eine erfundene Liebesgeschichte einzubinden. Es hat ja oft genug in der Filmgeschichte funktioniert. Ja, hier gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, natürlich muss man an Casablanca denken, aber Casablanca, Michael Curtis nimmt einen Ort und da sieht man die ganzen Phantome des Zweiten Weltkrieges. Hier ist es eben so, und da muss man sagen, Terry George hat schon mal einen sehr guten Film über den Völkermord in Ruanda gemacht, Hotel Ruanda. Das spielt auch nur in einem Hotel und der Hotelbesitzer rettet eben ganz viele Geflüchtete. Und das Schöne an diesem Film oder das Gute ist, dass man eben in den Gesichtern der Menschen die Angst sieht. Aber hier wird das alles so episch auserzählt und es ist eben das Schwierige. Man kann nicht leidenschaftliche Liebesszenen dann abwechseln mit dem Grauen des Krieges. Also das ist unheimlich schwierig und da muss man formales Bewusstsein auch für entwickeln. Und das gelingt dem Film leider überhaupt nicht. Trotzdem Dankeschön. Anke Lewicke war das. Jetzt zuletzt über den Film The Promise. Davor haben wir über die Bully-Parade als Kinofilm geredet. Kommt beides heute ins Kino, natürlich in Deutschland ins Kino. Natürlich gibt es noch mehr Filme, die ins Kino kommen. Und Sie finden diese Filme auch in unserer neuen App, der DLF Audiothek.